Hörverständnisübung Nummer 4. Der Autokauf. Ein Herr informiert sich bei einem Autohändler über Gebrauchtwagen. Guten Tag. Guten Tag, Sie wünschen? Ich hätte gerne, haben Sie Gebrauchtwagen? Ja, selbstverständlich haben wir Gebrauchtwagen. Aha. Ich hätte gerne, wissen Sie, ich bin kein Autofahrer, aha, aber ich wollte für meine Tochter einen zum Geburtstag kaufen. Aha, ja. Und was dachten Sie da an, was für einen Typ dachten Sie da? Ja, so ein Klein- oder Mittelklassewagen. Ich will nicht zu viel ausgeben, wissen Sie? Ja, sicher. Also, das kann ich verstehen. Mit Kleinwagen, da sieht es bei uns im Moment schlecht aus. Wissen Sie, gehen sehr schnell weg, aha, wegen der gestiegenen Benzinpreise und so. Ja, können Sie verstehen, nicht? Ja. Die verbrauchen natürlich weniger. Und, naja, vielleicht gehen wir mal in die Werkstatt. Und ja, schauen Sie ist mal gut. Was an, ja? Gehen wir mal in die Werkstatt. Ja, nun schauen Sie sich mal um. Was wollen Sie denn so ausgeben? Ja, wissen Sie, ich hatte so an 2.500 bis 3.500 gedacht, in etwa. Ja. Haben Sie da was da? Ja, schauen Sie mal da drüben hin, da haben wir einen für diesen Preis. Den roten da? Ja, diesen 4.850. Ja. Aha. Der was kommt, hat denn der für ein Baujahr? Ja, Baujahr 68 und der hat so 60.000 Kilometer drauf und kommt auf 2.9. 2.9? Ja. 68er. Ja. Ja, das Jahr wäre ja an sich ganz gut, aber wissen Sie, der Preis ist doch ein bisschen hoch. Haben Sie nicht was Billigeres noch? Billigeres. Schauen Sie mal, da haben wir noch einen VW aus erster Hand, der ist ganz erstklassig hier. Ach, das ist ein Cabrio. Ja. Ja, das wäre an sich sehr schön. Ja, ja. Da wissen Sie, da muss bloß noch die Kupplung erneuert werden, nicht? Und der kommt auf 3. 3.000? Ja. Baujahr 69. Ja, sagen Sie mal, wie lange dauert denn das mit der Kupplung? Moment, also passen Sie auf, Sie müssen erst die Daten. Der hat 70.000 Kilometer drauf, nicht wahr? Und, aha, und Baujahr 69, also das ist schon etwas besser als der Fiat. Ja, aber 3.000, das ist schon sehr teuer. Ich wollte ja an sich, also 2.9 ist schon... Das schauen Sie mal, der muss noch gespritzt werden, lackiert. Ne? Ja, und das kostet ja dann nochmal was. Ja, das machen wir Ihnen. Das kostet so 150 bis 200 Mark mehr, aber... Sehen Sie, wenn Sie es draußen machen lassen, dann kommt Ihnen das fast aufs Doppelte, nicht? Und, wir haben da nämlich einen Sondervertrag mit unserer Lackiererei, dann kommt es billiger, das ist ja klar, wenn Sie es bei uns machen lassen. Ja. Dann kostet's. Ja, aber das dauert ja dann auch wieder. Ach, wissen Sie, klar, und ich würde es gerne sehen, wie die Lackierung ist. Na, schauen Sie mal, da drüben steht gerade ein gespritzter, so ungefähr wird das dann aussehen. Und Sie haben es ja dann auch für länger, nicht wahr? Das sieht dann auch besser aus. Ja, schon, sieht ja ganz gut aus. Gespritzt muss er ja auf jeden Fall werden. Ja, das würde ich schon sagen. Ja, also wissen Sie, es ist ja teurer eigentlich, als ich gedacht habe. Ja. Und der kostet ja auch mehr Steuer und Versicherung, ja, nicht? Ja, VW 1300 kostet im Jahr 500 bis 600 Mark. Naja, das ist natürlich, es geht mich ja zwar nichts an, es bezahlt an sich meine Tochter. Na eben. Ja, wissen Sie, also ich würde gerne Folgendes machen. Ja, ich würde gerne mit meiner Tochter, die muss ich das Auto ja ansehen, das leuchtet mir ein, würde ich gerne mal vorbeikommen. Ja. Wie lange können Sie denn das Auto reservieren? Mhm. Also ich bin nicht uninteressiert. Ja, also 1 bis 2 Tage können Sie zurückhalten. Also warm geht. Ja. Schauen Sie doch mal mit Ihrer Tochter vorbei. Ne? Ja, also das würde ich gerne machen. Ich würde so gerne am Montagnachmittag, wenn das ginge, schauen Sie Montagnachmittag. Da würde ich mit meiner Tochter vorbeikommen und dann könnten wir das gleich festmachen. Dann können wir das dann festmachen. Ja. Ich reserviere Ihnen den Wagen einstweilen. Das wäre sehr nett von Ihnen. Sondertipp von mir hier. Ach so. Ja, doch, das ist ein guter Wagen. Gut, also dann bis Montag. Bis Montag dann, Schönen Dank. Ja, bitte sehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.